Hallo Chris. Hallo Ricky. Wenn ihr diese Ausgabe hört, Ja. dann haben wir die Weihnachtsfeier überlebt, aber noch nicht hochgeladen. Also das Hören haben wir noch nicht hochgeladen, aber auch im Podcast noch nicht. Ich würde behaupten, dass die heutige Ausgabe im Schatten der Weihnachtsfeier steht. Aber das ist natürlich tragisch, weil der Pay-per-View ist ja Großartig. verdammt nochmal interessant. Deswegen fangen wir gleich an. Ja. Das Aktion 50 können wir für beendet erklären. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben 50 Likes auf Ich glaube, ich habe Facebook. Windpocken. Windpocken. Wir haben 50 Likes auf Facebook, 50 Follower auf Twitter und die 20 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes haben wir alles erreicht in diesem Jahr. Ja. Wir haben also praktisch alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt euphorisch Aktion 100 anpreisen, Ja. verschiebe ich aber auf übernächstes Jahr. Ich finde das geil, dass da 53 Leute geliked haben und die Geschichte mit dem Meet and Greet und so weiter und so fort, die wird dann verlost. Spätestens dann, wenn ich wieder Herr über meine eigenen Sinne bin. Ja, und über deinen Schließmuskel. Das Okay. stimmt. Ja, so, dann fand sie gestern statt. Ich lese es hier gerade ab, das haben wir den Landfunker ausgedruckt. Dann fand sie gestern statt, die MMA Radio Weihnachtsfeier. Mit viel Jux und Ballerei. Und vor allen Dingen Ballerei. Ja, ich höre einfach mal ab. Ja. Gibt sonst noch News? Ich höre ja mal auf Moonsault gehen. Nee, pass auf. Jetzt, weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Antonio Bigfoot Silva wurde ja Ja. 9 Monate suspendiert, Ja. weil er sich da irgendwie einen Mentos zu viel eingeworfen hat. Und logischerweise ist auch der Fight of the Night Bonus weg gewesen. Dana war wahnsinnig enttäuscht. Kurz einleiten muss man sagen, Bigfoot Silva ist jetzt kein Unbekannter, was Doping, verpasste Dopingtests angeht, denn 2008 wurde er schon mal suspendiert. Denselben Problematerien. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ist auch kein Wunder nach gestern Abend. Interessant ist allerdings, dass Antonio Silva, ist ja so, ja, Antonio Silva, dass Bigfoot Silva selber sich zu der Sache zwar geäußert hat, aber behauptet, dass der UFC-Arzt Dr. Tanure, wie ich ihn ausspreche, es ist der offizielle UFC-Arzt der UFC in Brasilien. Ja, hat er gesagt, das wäre alles abgesperrt gewesen mit dem. Wie? Die TRT-Geschichte. Das gibt's ja gar nicht. Ja, also da werde ich gleich noch konkreter. Bigfoot sagt, ich habe das gemacht, was mir der Arzt gesagt hat. Das ist ja Exakt das habe unglaublich. ich gemacht. Er hat gemeint, ich habe extra nach einem Arzt mit einer guten Reputation gesucht. Ja, aber bestechlich ist, oder wie? Nee, und der Vorfall sei wohl so gewesen. Bigfoot Silva hatte ein paar Wochen vor dem Kampf wohl Probleme, körperliche, warum auch immer, hat sich an diesen Arzt gewandt, der hat gesagt, ach nee, Quatsch, er hatte keine körperlichen Probleme, sondern bei ihm wurde festgestellt, dass Testosteronmangel herrscht. Ja? Jetzt Ja. nicht in bedenklichem Maße, aber es herrscht nur Testosteronmangel. Und dann hat der Arzt gesagt, hier kriegst du so ein TRT-Shot pro Woche. Und am Ja. 30.11., also kurz vor dem Kampf, schrieb Bigfoot Silva dem Arzt, ob er das jetzt noch nehmen soll oder nicht. Und dann hat er gesagt, ja, auf Aha. jeden Fall noch so einen Shot pro Woche. Und also weil die Werte immer noch zu niedrig sind. Und dann hat Bigfoot Silva ihn explizit darauf angesprochen, Soll ich das auch in der Woche zu mir nehmen, wenn ich in Australien bin? Ja, dann hat der Arzt gemeint, ja klar, also auf jeden Fall. Ist das, kann man das irgendwie, das muss man ja irgendwie anordnen, schriftlich, so eine Geschichte. Bis jetzt ist das eine Aussage, die Bigfoot Silver getätigt hat. Wenn das so ist, weil er sagt auch, er überlegt sich, ob er gerichtlich vorgehen will dagegen. Ja, das würde ich aber auch mal in Erwägung ziehen. Also das ist wohl sozusagen in seinem, das ist so ein kompliziertes Wort, macht er auf jeden Fall. Und er hat auch noch gesagt, er fühlt sich wie eine Laborratte, weiß jetzt auch nicht warum. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, was er damit gemeint hat, warum er sich wie eine Laborratte fühlt. Weil er mal in den Spiegel geguckt hat vielleicht. Ja, und er hat nochmal gesagt, ich habe alles gemacht, was der Arzt gesagt hat und jetzt ruiniert er meine Karriere. Das gibt's gar nicht. Ja, da würde ich aber wirklich mal dranbleiben, wenn das wirklich... Ja. Natürlich wurde der Arzt schon versucht zu kontaktieren. Ah was? Ja. Und der äußert sich aber zu diesen Vorwürfen nicht, was aus meiner Sicht noch mehr darauf hindeutet, dass da zumindest mal Gesprächsbedarf herrscht. Ja. Oder fragt, also der Call kommt. Das ist so unfassbar. Was denn? So diese alles ganz gut. Komplizierten Wörter. Ja, kommt und so schwierig. Ja, auf jeden Fall 9 Monate gesperrt. 9 Monate? Ja. Da würde ich aber mal was machen. Ja, das ist schon eine lange Zeit. Ja, dann Anderson Silva, gab es ja in der letzten Ausgabe schon die kleine Meldung, dass er abgesagt hat. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja, also er hat abgesagt. Er wird nicht bei Jill Sonnen. Doch, das habe ich in der letzten Ausgabe schon gesagt, oder? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall hat er abgesagt. Er wird nicht bei Jill Sonnen bei Tough Brazil mit dabei sein. Aber sein Manager Jorge Rumarez lässt noch ein Hintertürchen offen. Er hat gesagt, mal gucken, ob wir da nicht noch was drehen können. Ja. Wobei Anderson Silva gesagt hat, er ist zu diesem Zeitpunkt nicht in Brasil. Ja. Muss man mal abwarten. Vielleicht gibt es da doch noch irgendwie. Kommt doch noch irgendwie. Jay Sonnen, wenn wir schon beim Thema sind. Ja, den kenne ich. Da gibt es interessante Berichte. Beziehungsweise, ja, es gab ein Interview mit TSN Off the Record. So heißt der Interview. Oh. Und es gibt Gerüchte, dass Jay Sonnen sich einen Tag vor seinem Kampf gegen Rashad Evans hat er sich wohl eine Darm-OP unterzogen. Ja. Und darauf wurde er angesprochen von diesem Off-the-Record-Typ da. Und er hat gesagt, wenn ich für einen Kampf unterschreibe, dann kämpfe ich auch. Ja. So, und Keith Kaiser, dieser Hampelmann von der NCAC, also dieser, der praktisch da die ganzen Referees und Punktrichter und auch die Dopingtests und so veranlasst und so, hat gemeint, wir wussten zu keinem Zeitpunkt von einer OP. Er hat das so ein bisschen darauf geschoben, dass er, also im Endeffekt, Jail hat das nicht verneint, deswegen schließt man daraus, dass das wohl stimmt. Ja. Und Keith Kaiser meinte dann, manchmal kommen Fighter nach Niederlagen mit den obskursten Entschuldigungen um die Ecke. Und er hofft, dass das auch hier der Fall war. Ja, später hat er dann noch gesagt, wir haben mit der UFC gesprochen und da wurde uns bestätigt, dass es keine OP gegeben hätte. Aber die Frage ist natürlich, hat es die gegeben oder nicht? Da kannst du ein bisschen mitmachen, kannst du ja auch mal interessieren. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ja, aber es ist doch interessant, dass da jemand offensichtlich oder unwahrscheinlich in den Oktagon steigt und sich einen Tag vorher dann Arsch Hämorrhoiden rausoperieren lässt oder so. Kann ich mich nicht zu äußern. Das, aufgrund meiner Religion äußere ich mich nicht zu Arsch-OPs. Shane Del Rosario. Oh, jetzt wird's aber wieder fröhlich. Also bisher, mit dir kann man ja überhaupt nicht anfangen heute hier. Aber gut, ich kann es dir irgendwie nicht verdenken. Aber wie ich mich hier durchkämpfe nach einer Flasche rum, das ist meisterlich. Ich kann nur ablesen. Krieg zwar die Worte nicht zusammen, aber immerhin kann ich nur ablesen. Was? Sind wir eigentlich gestern in den Schlafmodus gegangen? Was? Wann sind wir denn eigentlich gestern in den Schlafmodus gegangen? Heute? Weiß ich doch nicht, was du ja noch gemacht habt, ihr Ferkel. Oh, ein Pfefferminztee. Aus dem Kochei? Aus dem Kochei, genau. Ich habe mir mit Tesa an mein Ei habe ich mir Pfefferminze rangeklebt und habe es dann in salzes Wasser reingehangen. Schrumpelruten habe ich jetzt. Also Shane Del Rosario, da hat man jetzt mal den ganzen Typen aufgeschnippelt und festgestellt, okay, der Tod kam durch eine natürliche Ursache. Ja, aber jetzt kommt's. Er wurde praktisch ja nicht umgebracht oder so ein Scheiß. Und es ist auch nicht durch Drogen gewesen, aber ja. Man fand in Del Rosarios Körper illegale Substanzen, Kokain, ja. Opiate und THC. Oh oh. Die aber, das sage ich jetzt nochmal, nicht die Todesursache sind. Also nicht der. Also die haben auch nicht dazu beigetragen, ja? Nein. Das aber das hat, man hat es trotzdem gefunden. Ja. Interessant finde ich, dass bislang, also diese Nachricht kam vor 2-3 Tagen so raus und bislang bleibt es da eigentlich relativ ruhig so in der MMA-Welt. Ich würde schon, also ich hätte jetzt vermutet, oder stell dir das mal vor, wenn es sowas im Fußball gäbe. Ich sehe gerade, heute ist der 24. Dezember. Ja, ist heute, ja. Heute ist der 24. Ja. Bei uns kam der Weihnachtsmann schon durch den Schornstein. Ja. Hat es ganz schön gerumpelt. Ja, aber stell dir mal vor, sowas passiert im Fußball. Da stirbt einer an einer normalen oder an einer natürlichen Todesursache, ja, Long QT-Syndrom, und dann stellt sich heraus, beim Basti war Kokain, Opiate und THC im Blut. Ich glaube, Schweinsteiger? Da würde es im Gebälk aber ganz schön wackeln. Würde es aber richtig im Gebälk zwirbeln. Aber hier in der MMA-Welt ist es relativ, ja, war halt Kokain drin. Hat wohl dann doch nicht geholfen. Wenn dann auch direkt mitkommuniziert wurde, dass die Todesursache nicht auf diesen Drogensubstanzen basiert, ist das vielleicht eine Art Respekt, aber du hast völlig recht. Die ein oder andere TMZ-Seite würde da mit Sicherheit schon drüber. Ich verstehe halt nicht, dass man da nicht mal nach Gründen forscht. Also ich meine, klar, THC und so, da brauchst du nicht nach Gründen forschen, aber bei Kokain, in der Regel nimmst du Kokain als Leistungssportler nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern um deine, also um dich halt noch mehr zu pushen. Also ich meine, Christoph Daum hat sich Kokain nicht reingezogen, weil ihm so langweilig war, sondern weil er noch mehr arbeiten wollte und noch irgendwas machen wollte. Ja, das kann gut sein, aber da kann man, glaube ich, dann am Ende des Tages nur spekulieren. Ja, also, okay. Steht dir vielleicht noch was dich überhaupt nicht interessiert? Mal zur Abwechslung. Und zwar war Shane Del Rosario Organspender. Ist wunderschön. Und sein Körper darf zur Erforschung des Long QT-Syndroms benutzt werden. Okay. Das sollen wir weitermachen? Ja, was erwartest du denn für eine Antwort jetzt darauf? Du musst doch mal ein bisschen energischer an die Sache herangehen. Ich bin ja komplett energisch. UFC Fight Pass heißt das neue UFC Network. Wie? UFC Fight Pass. Ja. So heißt das. Das heißt nicht WWE Network zum Beispiel. Mhm. Ja. Und auch nicht UFC Network, was näher liegen würde. Aber auch da haben sie sich gegen entschieden. Der Slogan ist Anytime, Anywhere, Moment mal. Wenn ich das hier schon vortrage, muss natürlich richtig sein. Anytime, anywhere, your pass to the UFC. Ja, wenn das der Claim davon ist, ist klar, was los ist, ne? $10 im Monat, 9,99. Was ist denn dann da los? Eine Frage, kann man dort die komplette UFC-History sich nochmal nachgucken? Also um es definitiv zu sagen, muss man natürlich noch warten, aber es hieß ja. Das ist nicht nur UFC, sondern auch die aufgekauften Ligen, alles. Ach so. Ja. Strikeforce, ja. Pride, WEC, zweite Liga, dritte Liga. Ja, das ist also für Man muss da sagen, also wenn ich jetzt ein Hardcore-UFC-Fan bin, dann zahle ich natürlich 10 Euro im Monat, hab den aktuellen Shit und auch die fette Library der UFC, eben auch noch von den anderen Ligen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich nur ein Mensch bin, der sagt, ja, die Geschichte, ja, die mag schön und schillernd gewesen sein, aber ob ich die jetzt unbedingt noch nachholen kann oder will, das weiß ich nicht, dass man da vielleicht einen Kompromiss, weiß nicht, für $8 oder $7 irgendwie was gemacht hätte, dass man irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt nur was nachholen kann, wie es jetzt aktuell bei der App ist. und halt hauptsächlich sich nur um das aktuelle Geschäft dreht. Ja, das wäre für mich fast interessanter. Der große Punkt ist ja noch, da ist ja kein Pay-Per-View mit dabei. Kein Pay-Per-View mit dabei. Und auch nicht die Geschichten, die auf Fox Sports One kommen und auch nicht die Geschichten, die bei On Fox kommen. Das ist ja alles nicht dabei. Also wir reden hier von zwei Exklusiv-Events, jedenfalls für den nordamerikanischen Markt, sprich hier die Singapur-Card wird darüber übertragen, die London-Card, ich glaube auch die Brasilien-Card wird darüber übertragen, aber da reden wir halt von Events, die jetzt, sage ich mal, wirklich eher von UFC-Nerds geschaut werden. Ja. Der durchschnittliche UFC-Gucker, der sich da mal ein Pay-Per-View holt und Fox guckt und eine geile Card bei Fox Sports One dann schaut, wenn halt irgendwie durch Zufall gerade ein Kämpfer dabei ist, den er besonders mag, der wird sich aber nicht UFC in Singapur angucken mit keine Ahnung, 11 Kämpfen und erkennt überhaupt niemanden. Weißt du, ich finde dieses Geschäftsmodell, im Endeffekt ist das sowas wie dieses WWE Classic-Gelumpe da. Ja, im Endeffekt ist das nämlich so. Und du kriegst halt ab und zu mal so ein paar B-Events dann noch mit reingeliefert. Ja. Aber das eigentliche Verkaufsargument ist die Library, nicht das Event, das du dann aus London da gucken kannst. Ich finde es dünn für 10 Schwierig, Euro. Schwierig, ja. Für 10 Dollar ist... Ja, für 10 Dollar. Ich meine, im Endeffekt zahlst du 10 Dollar für das Event. Werden die on Fox und Dinger irgendwann da mal rein sortiert? Ich gehe davon aus, wenn die sagen, du hast Zutritt zu der kompletten Library, denke ich mal schon. Die Frage ist halt natürlich, mit welchem Abstand. Ja. Aber, also nochmal, du zahlst im Endeffekt 10 Euro pro Monat für ein Event. Weil das kommt ungefähr hin. Du hast im Januar jetzt Singapur, im Februar Brasilien, im März London. So, und ist schon richtig, du hast dann noch die Library und alles hin und her, aber wie du schon sagst, erstens mal musst du erstmal die Zeit haben, sich das alles da durchzuwursteln. Ja. Und das große Problem an so einer Library ist halt einfach, du kannst überhaupt nicht, wenn du jetzt nicht der größte MMA-Nerd bist, abschätzen, was ist jetzt hier ein geiler Kampf und was nicht. Also es gibt natürlich welche, da weißt du es, aber so ein Griff ins Blaue kann auch schnell zum Griff ins Klo werden. Das große Problem ist mit Sicherheit die Exklusivverträge mit Fox und Fox Sports One und so. Die wollen natürlich auch, ja, das Produkt soll es bitte gerne bei uns, die Fight Nights und so, die soll es bei uns exklusiv geben und dann soll man die nicht noch irgendwie outgesourced auf eurer App sehen oder auf eurer On-Demand-Plattform. Das werden vertragliche Dinge sein. Und wenn dann gegen Geld, weil das bleibt ja jetzt auch noch abzuwarten, was passiert eigentlich mit dem ganz normalen UFC-TV, weil du kannst ja trotzdem in den USA weiter ein Pay-Per-View über die App gucken. Ja. Also du kannst ja, das ist ja nicht weg. Also die können ja trotzdem UFC 169 zum Beispiel dann über die App gucken. Die Frage ist, fließt das dann mit in dieses Fight Pass Ding rein oder sind das dann zwei gesonderte Geschichten? Ja, ja. Da bin ich auch gespannt. Also, ich finde es relativ dünn. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also es ist für mich nicht das der große Angriff auf die Internetwelt, aber so, oder wie man das nennen soll. Vielleicht ist es doch einfach nur, vielleicht ist es auch der einzige Weg, den sie gehen können. Eben auf Bezug zu den ganzen Verträgen, die laufen, die man nicht angreifen kann. Ja, klar, da steckt. Sind da auch in diesem Maße die Hände gebunden. Da steckt viel Politik immer dahinter, das ist richtig. Also da bin ich mir auch sicher. Dass du nicht einfach so sagen kannst, ja, wir haben es kapiert, wir wollen unser Hauptumschlagsplatz soll das Internet sein. Ja. Das, so einfach ist es nicht, das glaube ich auch. Aber es ist natürlich so, wie es jetzt ist, ist es halt auch scheiße. Also abwarten, wir haben davon noch nie was gesehen. Es gibt ja dann auch noch diese Tough-Geschichte, dass du Brasil und Australien alles gucken kannst, aber das ist für mich jetzt kein Verkaufsargument. Ja. Wenn das halt dabei ist, okay, aber deswegen würde ich es mir nicht holen. Ja, ich habe mir gerade mit dem Finger am Arsch gewühlt. Wenn ich jetzt dran rieche, hör mal, ein Arschhaar mit dran. ein bisschen. Es riecht eigentlich ganz okay. Stinkt gar nicht so sehr. Das ist doch was. Aber es ist so ein weißer Schmand ist da mit dran am Finger jetzt. Muss ich mal hier abputzen irgendwo. So, ja, also das müssen wir weiter im Auge behalten. Ja, mit dem Arsch. Ja, klar, was sonst? Dann habe ich eine Pay-Per-View-Buy-Rate. Das verstehst du ja immer ganz doll drauf. Ja, ja. Und zwar von GSP gegen Hendricks, UFC 167. Mhm. Zwischen 600 und 650.000 verkaufte Pay-Per-Views. Damit du mal eine kleine Vergleichsnummer hast. GSP gegen Nick Diaz 950.000. Okay. Verkaufte Pay-Per-Views. Und damit du noch eine kleine Vergleichsnummer hast, Floyd Mayweather gegen Canelo Alvarez 2,2 Millionen verkaufte Pay-Per-Views. Ja, erstmal zu den Positiven. 40.000 Leute schauten sich das Ganze in US-Kinos an. Also das ist ja auch bei der WWE mal, oder ist immer noch so, dass manche Kinos dann halt solche Events übertragen. Und du kannst ja, Mania, glaube ich, nur, ne? Es gab auch so Rumble und sowas, gab es das auch mal. Oder gibt es das auch? Also auf jeden Fall diese 40.000, die sich das in amerikanischen Kinos angeguckt haben, das ist neuer UFC-Rekord. Das ist positiv und... Ich mir geil vor. Ja, ich absolut, ich mir auch. Und im Osten Kanadas, also wir müssen jetzt schon wirklich sehr ins Eingemachte gehen, hat die UFC einen neuen Pay-Per-View-Buy-Rekord aufgestellt. So, das sind die Osten positiven. Kanadas. Ja, im Osten Kanadas. Das glaube ich, ist glaube fast schon Sibirien dann. Aber jetzt wird es halt dann doch ein bisschen ernster. Es ist eine sehr enttäuschende Buy-Rate, denn es war die schlechteste GSP Pay-Per-View-Buy-Rate seit 2008. Oh! Ja. Das ist eine Ansage, irre. Ja, die Frage ist, ist das eine Ansage für GSP oder für Johnny Hendricks? Da erinnere ich dich an die Diskussion, die wir, oder das Gespräch, das wir in der letzten Ausgabe geführt haben, wer kann sowas wie GSP nur ansatzweise kompensieren? Also, Ich würde jetzt erstmal GSP zugute halten, dass der bewiesen hat, dass er Pay-Per-Views verkaufen kann. Und wälze das so ein bisschen auf Johnny Hendricks auch. Ich würde das auch auf Johnny Hendricks abwälzen, dass diese Buy-Rate so katastrophal in Anführungsstrichen wurde. Ist aber immer noch gut. Also zum Vergleich zu John Jones hat manchmal halt auch nur seine 400.000 verkaufte Pay-Per-Views. Ja. Also das ist immer noch eine. Das ist eine dumme Sau. Ja, ist immer noch eine Hausnummer. Dennoch. Es ist natürlich ich meine, die UFC war lange die einzigste Promotion, die noch wirklich richtig durch die Decke gehen konnte mit Pay-Per-Views. Ja. Also, wenn du jetzt Wrestling und so betrachtest, das Ding ist halt völlig am Abkacken. Da reden wir über 190 bis 220.000 Buys, maximal. Ja, ja, so, und jetzt hast du in der UFC sowas wie 600, 650, aber es ist jetzt nur eine Momentaufnahme, aber ich glaube auch hier, ähnlich wie bei der WWE, ist das ein Auslaufmodell, da bin ich mir sicher. Dieses klassische Pay-Per-View-Modell ist ein Auslaufmodell. Da muss sich auch, wobei die UFC da noch viel weiter ist als die WWE, finde ich, weil das im Internet schon deutlich etablierter ist und du schon mit einfachen Mitteln relativ schnell dir ein Pay-Per-View shoppen kannst auf UFC-TV. Ja, ist ja bei der WWE, dann geht's los, du darfst das nicht, weil du Deutscher bist und so. Also das ist ja, kannst du ja vergessen eigentlich. Aha. Finde ich jedenfalls. Ja. So. Ja. Ich bin mal gerade auf UFC TV gegangen. Aber weißt du zufällig, was der Top-Pay-Per-View bisher war? Wir müssen natürlich sagen, dass Chris Weidman gegen Anderson Silva und Rousey Tate, Barnett Brown, das wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal von aus, der meistverkaufteste Pay-Per-View des Jahres wird. Ja. Der Holiday-Season, alle sind fröhlich, alle hocken zu Hause, schaufeln sich die Gans rein und dann gibt es so einen geilen Event. Kann ich mir gut vorstellen, ich als wirklicher Vollidiot kann mir vorstellen, dass das der meistverkaufteste Event des Jahres wird. Aber was war sonst der meistverkaufteste Event des Jahres? Ich spucke übrigens extrem beim Reden, merke ich gerade. Ja, ich würde sagen, also ich kann es dir jetzt nicht hundertprozentig garantieren, aber so zu 99% kann ich dir sagen, dass es GSP gegen Nick Diaz war. Okay. Ja, also da würde ich sagen, das war's. Und der meistverkaufteste UFC-Pay-Per-View ever bislang war UFC 100. 1,6 Millionen verkaufte Pay-Per-Views. Umsage. Das ist natürlich, da wackelt es im Gebälk, war. Das war das Main Event, war doch auch GSP, ne? Nee, war Co-Main-Event. Main-Event war Brock Lesnar gegen Frank Mir. Ja, kann man mal machen. Das war, glaube ich, sogar zwei, oder? War es nicht sogar der Rückkampf? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also, wie gesagt, jetzt gucke ich gerade nochmal. Warte, dass ich ja keinen Blödsinn erzähle. Also, wir hatten, es ist hier ein bisschen... bisschen komisch aufgelistet. Wir hatten Akayama gegen Alan Belcher, Dan Henderson gegen Michael Bisping, GSP gegen Thiago Alves, Brock Lesnar gegen Frank Mir und John Fitch gegen Paulo Thiago. Also Thiago Alves war halt damals der Shit. Okay. Das war schon, also das kannst du natürlich jetzt heute, lustig ist auch, wenn man auf Wikipedia auf Thiago Alves klickt, der hier verlinkt wird auf Wikipedia, kommt man zum Tennisspieler Thiago Alves. Mhm. Ja, auch gut gemacht. Ja, und natürlich Brock Lesnar gegen Frank Mir, das war so ein, ich glaube, das, ja genau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat ja Brock Lesnar sein Debüt gegen Frank Mir gefeiert. Nee, nicht sein Debüt, sondern das war sein erster richtig großer Kampf, so war es. In der UFC praktisch. Davor hat er einmal hier so K1-Scheiße gemacht und dann hat er sein Debüt gegen Frank Mir gefeiert, hat dann verloren, obwohl er den zuerst ziemlich vermöbelt hat, aber dann gab es diesen Kneebar von Frank Mir. Was und für ein Ding? Kneebar. Was ist denn das? Ach, Kneebar, Entschuldigung. Ja. Und dann gab es diesen Rückkampf bei UFC 100 und da hat dann Frank Mir verloren gegen Brock Lesnar. Ja. Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt mit dem Pay-Per-View-Zahlen. Gehst du auch davon aus, dass dieser Event, der jetzt gleich, den wir gleich noch besprechen werden, da ganz vorne mitmischen wird bei den Pay-Per-View-Buys dieses Jahres? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin mir fast sicher, dass der sogar das Zeug dazu hat, die Dings-Geschichte zu toppen, die GSP-Nick-Diaz-Geschichte. Ja, klar, ich auch, weil, ja. Was war da das Co-Main-Event? Das weiß man jetzt natürlich nicht, ne? Bei Nick Diaz gegen GSP? Das lässt sich ja schnell herausfinden. Ja, das ist natürlich richtig. Ja, ja. Das könnte man ja fast so eine Art wie, dass du das machst, solange ich weitermache. Ich hab keine Tastatur, die liegt bei mir hier links. Ich kann nicht schreiben. Hm. Ich habe hier noch alle, mein ganzes Schreibtisch ist voll mit Müll und Fressen. Hm. Ja, es war Condit gegen Hendrix. Mhm, okay. Also ich glaube aber, dass Hendrix der ausschlaggebende Grund war, warum die Pay-Per-View bei Red nicht so hoch war. Ich habe noch die finale Ratings zu UFC und Fox 9. Ja. 1,8, 2,8 Millionen Zuschauer. Als Vergleich oder zum Vergleich. Das sind -26% im Vergleich zu Johnson gegen Dodson im Januar. Also Mighty Mouse gegen den anderen Hampelmann. Also ich sag's nochmal, -26% beim Rating. -34% bei den gezählten Zuschauern. Also, das hört sich hier schon mal relativ katastrophal an. Aber, bevor du weiterredest, noch eine Zahl, dann kannst du das so ein bisschen besser einordnen. Allerdings ging es 20% nach oben. Die Online-Views. Im Vergleich zu Mighty Mouse gegen Moraga im Juli. Da gab es ja auch ein Event mit Demetrius Johnson. Ja. Und im Vergleich dazu jetzt, UFC und Fox 9, ging es 20% nach oben beim Rating und 18% bei den Zuschauern. Kann es sein, dass es da vielleicht eine Art Umverlagerung gibt, des Sehverhaltens des Zuschauers? Konkretisiere. Dass wir vielleicht nicht einfach die Leute ordinär Fox Sports 1 anseppen auf dem Fernseher, sondern sagen, ich gucke es lieber morgen, da habe ich nicht auspennen da, oder was weiß ich. Ja, mit den Online-Geschichten kann ich dir jetzt hier gar nicht sagen. Da kann ich dir nichts zu sagen. Das gibt es im Moment im deutschen Fernsehen, dass die Ratings gerade bei diesem Drecksender RTL in den Keller gehen, bei allem, was sie im Moment machen. Aber man geht davon aus, es ist aber eine gesteuerte Aktion von RTL, die aber wiederum gar nicht so großen Wert auf Online-Entertainment geben und Online-Seh-Entertainment. Und alle sagen jetzt, ja, die Ratings sind nicht schlechter geworden. Die Leute gucken immer noch genauso viel Fernsehen. Es lagert sich nur um, die gucken es, wann sie wollen, online. Ja, könnten sie ja aber ganz einfach, also nach online kannst du das ja noch so genau wie, ja. Genau, wie du es online machen kannst. Aber bei uns in Deutschland ist es der Fall, ja, dass das gar nicht wahrgenommen wird oder ernst genommen wird. Das habe ich ja mal erzählt bei der Jan Böhmermann-Sendung. Gott möge ihn selig haben bei dieser Scheiße. Dass diese Sendung ja fast schon vor dem Ausstand, aber dann kam da irgendeiner hier, aber die Online-Views in der Mediathek, die sind sehr stark, deswegen bleibt die Sendung weiter im Rennen. Ja. Und das war der Präzedenzfall im Prinzip, dass man bei uns in Deutschland nicht immer sagt, das Internet, Die Leute, die das gucken, das sind ja auch Menschen. Der Präzedenzfall ist für mich halt kein relevanter. Ich würde es jetzt interessanter finden, wenn sowas mit Harald Schmidt jetzt passiert wäre zum Beispiel. Jan Böhmermann ist halt ein Hampelmann, den nehme ich nicht ernst. Ich bin gespannt, wie dieses Live-Programm wird. Da bin ich ja mit dem Dennis am 27.5. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber Late Line höre ich nicht mehr mit ihm. Und ja, Neo Magazin, das ist das Schlechteste, was ich jemals erlebt habe. Das stimmt, kurz nach Rats. Schwächteste? Nee, alles okay. Schwächstes UFC und Fox Rating während der Football Season. War das. Okay. Also die UFC profitiert davon, wenn Football ist, weil da knallt Fox alles zu mit diesen UFC-Werbespots und ja, es ist ja in einer gewissen Hinsicht schon eine Zielgruppenüberschneidung, kann man sagen. Ja, mit Sicherheit. Und sie greifen da einiges ab, allerdings diesmal nicht. Wie gesagt, schwächstes war es das. Und ja, gewöhnlich, ich habe es ja gerade eben erklärt, sind halt diese UFC on Fox Shows während der NFL-Saison die meistgesehenen Shows. Es ist schon, ich will jetzt nicht gleich davon reden, dass die jetzt hier Riesenprobleme kriegen oder irgendwas, aber ich bleibe bei meiner Aussage, sie müssen definitiv, was ist denn da los, Chris, hast du was geschrieben? Mhm. Ja, 9 Uhr hast du geschrieben, wa? Mhm. Okay. Sie müssen definitiv sich was einfallen lassen, um mehr Interesse zu erzeugen für diese On-Fox-Shows. Das, was die jetzt da auf die Beine stellen, ist zu wenig. Es ist zu wenig. Definitiv. Und da spreche ich nicht von einem Event, sondern das zieht sich über das ganze Jahr hinweg. Das sind mehrere Events, wo sie einfach zu wenig aufgefahren haben. Ja, wenn das natürlich jetzt hier bei einem Event mal dumm läuft und es verletzt sich jemand, gar keine Frage, aber es ist nicht nur dieses eine Event, es sind mehrere Events, die sie verkacken. Gut, jetzt kommen wir mal noch zu ein paar Kampfankündigungen. UFC on Fox 10, 25.01. in Chicago. Pettis kehrt zurück. Mhm. Sergio Pettis. Ah. Der trifft auf Alex Caceres. Sergio Pettis hat ja sein Debüt gefeiert vor nicht allzu langer Zeit und wir fanden den eigentlich gut. Stimmt's? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Das macht mich auch sympathisch. Ich fand den gut. Ich fand, man hat bemerkt, dass er... Du hattest ja erzählt, er muss erst mal mit dieser Kulisse klarkommen. Da hast du erzählt, gute Performance, aber nicht überragende Performance. Allerdings war es auch das erste Mal, dass er vor Zuschauern geboxt hat. Der wirkt schon so ein bisschen, wirkte schon so ein bisschen nervös, ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja, aber das sagt ja auch Hermann Gerland immer. Er hat großartige Talente in der Jugend, aber der große Kasus Knaxus ist immer, wenn sie dann auf einmal für 71.000 in der Allianz Arena spielen, da ist es nochmal ganz anders. Das merkt man auch ganz oft bei dir, wenn wir on air gehen, das ist natürlich für dich auch immer so eine Art 71.000 starke Arena. Ja, kennst du das Gefühl, wa? Aber du kompensierst. Ich stell mir gerade vor, wie ich im Mittelkreis sitze. Mit vollgepisster Buchse und einer Schiffstüte. Also, dann kommen wir zu UFC 169, 1.2. in Newark, New Jersey. Da wurden 3 weitere Kämpfe bekannt gegeben. Zwei, die mir unglaublich taugen. John Lineker trifft auf Adi Baugatinov. Das ist im Flyweight der Kampf, den, glaube ich, alle so ein bisschen sehen wollen, um den neuen Nummer 1 Herausforderer zu küren für Mighty Mouse. Und Main Event war Cruz Barao Superfight, ne? Richtig, und Co-Main Event Jose Aldo gegen Ricardo Lamas. Es ist kein Superfight, es ist einfach nur eine Unification. Bei mir Cruz heißt Barao. Das Superfight, wenn zwei Titel unificated wird. Okay, aber ohne Leiter dann, ja? Ja, und Leiter, Ricky. Okay. Ach, du dummes Arschloch, ich kämpfe mich hier so durch und der sitzt da und schiebt seinen Affen vor sich her, du. Weil ich gestern Crack geraucht habe oder was? Also auf jeden Fall freue ich mich auf diesen Kampf und ich bin natürlich gespannt, ob John Lineker endlich mal das Gewicht erreichen kann, was er eigentlich sollte. Vom Gefühl her würde ich aber Baugatinov hier als Favoriten. Natürlich. Nee, so natürlich ist es nicht. Doch, wir sind Russengeis. Ja, aber Lineker hat halt wirklich alles wie das Box, was es so gibt. Also, ja, bin ich mal gespannt. Dann wird Nio... Wie heißt dieses Land nochmal, wo die da... Dagestan. Dagestan. Finde ich super, die Jungs. Neil Magny auf Kazan Umalatov treffen. Talking about Dagestan. Dagestanesen. Und jetzt komme ich zum Kampf, also da wäre ich schon ganz feucht im Schlüpper. Bobby Green. Habe ich dir erzählt, von dem bin ich so ein bisschen großer Fan geworden nach der letzten Veranstaltung gegen Pat Healy, UFC und Fox, ja. Trifft auf Abel Trujillo, das ist der Typ, der Roger Bowling so vermöbelt hat. Der so mean aussieht, der war das, ne? Ja, und die beiden, die finde ich mit, jetzt mal abgesehen von Mighty Mouse, mit die beste Performance abgeliefert haben, die treffen am 1.2. bei UFC 169 aufeinander. In der Main Card, Entschuldigung? Das müsste man auch praktisch selber nochmal nachgucken. Weiß ich nicht. Aber Fakto ist, dass ich wirklich auf diesen Kampf, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue. Ich weiß, ja, diesen Bobby Green Fight habe ich ja nicht gesehen, ne? Ja. Aber du hast mir ja den komplett abgefeiert. Abel Trujillo habe ich gesehen. Den habe ich zu Recht abgefeiert. Jetzt, wo du das sagst, es wird groß. Also es sieht so aus. Es kann sein, dass es der komplette Upturner wird. Es sieht so, ja, kann natürlich auch sein. Es ist jetzt hier noch nichts festgelegt, ja. Aber du hast ja als Main Event Cruz gegen Barao, erster Kampf. Du hast als Co-Main Event Aldo gegen Lamas, zweiter Kampf. Du hast Frank Mir gegen Alistair Overeem. Stimmt, ja. Definitiv auch auf der Maincard. Lineker gegen Bogatinov wird auch auf der Maincard sein. So, dann bist du, also jetzt hast du jetzt vier Kämpfe. Und dann hast du die Auswahl, also ich gehe mal davon aus, dass maximal fünf Kämpfe auf der Maincard sein werden. Ich glaube mehr nicht. Wir sind jetzt hier bei Whiteman gegen Silva, ja, fünf. So. Dann hast du jetzt die Auswahl zwischen Green gegen Trujillo, Magadessi gegen Patrick, Carioso gegen Huaguchi. Und den Rest brauche ich gar nicht vorlesen, der steht für mich nicht zur Debatte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC Magadessi gegen Patrick draufsetzt. Ich glaube schon, dass die Green gegen Trujillo draufsetzen. Bei Magadessi ab und zu, dass die Angst ist halt nicht, dass die Tür findet, weißt du? Wenn er ins Oktagon geht, dass er irgendwie an Türstock hängen bleibt die ganze Zeit. Ja, das war doch der mit den Augen, ne? Ja, deswegen stehen aber auch diese Wachposten immer nebendran, dass die so ein bisschen, die müssen bei ihm müssen sie aber so Pfeile, so Leuchtpfeile sich ranmachen. Ja. Also das wird glaube ich auch wieder ein tolles Event werden, 169. Das wird ein tolles Event. Die Maincard zumindest wird uns begeistern. Verzücken. Lineker gegen was? Bogatinov? Ja. Auch schön. Das wird ganz groß. Dann gibt's noch was für die 36. Fight Night in Brasilien. Da trifft Yuri Alcantara auf Wilson Reis. Ja. Ich kann mich an diesen Reis erinnern, der war nicht der allerschlechteste. Ja, aber im Endeffekt ist es halt wieder so eine typische Brasilien-Card. Guckt man und kennt keinen. Und man ist am Ende, man ist underwhelmed, man schiebt es vielleicht ein, zwei Tage vor sich her, das Event. Und wenn man es dann guckt, war geil. Ja. Wir haben gerade 169 so ein bisschen abgefeiert, also dass das relativ gut werden könnte. Da mache ich ja bei 170 noch ein großes Fragezeichen dahinter. Denn da gibt es ja diesen Wahnsinns-Main-Event Daniel Cormier gegen Rashad Evans. Und dann gibt es noch Rory McDonald gegen Damian Maia. Das könnte auch ganz schnell zur Farce werden, weil McDonald hat wirklich nicht gerade gute Leistungen abgeliefert. Und Damian Maia, da brauche ich nichts dazu sagen. Ja. Da läufst du immer Gefahr, dass du Sekundenschlaf erleiden musst. Jetzt wurden noch zwei weitere Kämpfe bekannt gegeben. Rafael Assunção trifft auf Francisco Rivera und Stephen Thompson trifft auf Robert Whittaker. Es sind natürlich auch wieder keine Kämpfe, die ein average UFC-Fan dazu bewegen werden, dieses Event zu kaufen. Und so langsam aber sicher habe ich das Gefühl und gehe davon aus, wenn nicht jetzt noch irgendwas Großes mal hier passiert, dass 170 ein ganz schöner Einfall wird. Also so Pay-Per-View-Buy technisch. Also das Event möchte ich hier überhaupt nicht bewerten, aber also direkt jetzt hier ein paar Draws haben sie noch nicht draufgeschmissen. Mit DC und Evans? Ja, aber das ist für mich kein Pay-Per-View-Main-Event. Das kannst du sagen, wollte ich bei Fox bringen oder so ein Scheiß. Main-Event UFC und Fox, ja, wollte ich gerade sagen. Würde ich aber auch als Co-Main-Event in einem Pay-Per-View sehen, weil muss sich in der Division, muss er sich etablieren nach dem Chael-Sonnen-Ding und da habe ich richtig Bock drauf auf DC. Da freue ich mich richtig auf den Jungen, aber das reicht mir nicht, Leute. Reicht mir nicht. Ich meine, auch Dos Anjos gegen Khabilov ist auch mit Sicherheit ein Kampf, den man unbedingt gucken sollte. Aber ich meine einfach nur, wenn du so siehst, UFC 170, was da auf der Karte steht, ja, und vergleichst das mit 169, 171, mit 168, dann ist das hier eine Lachnummer. Bisher. Ja. So. Was nicht bedeuten soll, dass das Event automatisch dann auch schlecht. Nein, das ist, davon reden wir doch aber jede Woche auch überhaupt nicht drüber. Nein, aber das Ding ist doch der Einschaltimpuls. Und der fehlt mir bei diesem Event komplett. Dass wir da mit Sicherheit nicht enttäuscht werden, das ist außer Frage. Dann gibt's noch ein Update für die London Card am 8.3. Das ist die 37. Fight Night. Da wird Luke Barnett, das ist der Große, der bei Ultimate Fighter mit dabei war, der von Jael Sonnen ein bisschen gecoacht wird, trifft auf Mats Nilsson und Brad Scott trifft auf Claudio Henrique da Silva. Ja, das ist natürlich, also da wird im Endeffekt, wird da, glaube ich, der neue Pound for Pound Erste ermittelt. 171 hat auch noch Kämpfe hinzugewonnen. Endlich wurde bekannt gegeben, auf wen Carlos Conn trifft. Das war eine kleine Überraschung aus meiner Sicht. Er trifft auf Tyron Woodley. Das war einer, der mich auch schwer beeindruckt mit seinem K.O. oder mit seiner Performance insgesamt gegen Josh Koscheck bei 167. Magst du dich daran noch erinnern können? Ja, absolut. So, und man kann schon sagen, also wenn Tyron Woodley Carlos Condit besiegt, macht er einen Satz. Sky's the limit. Das kannst du dir nicht vorstellen. Andererseits ist die Frage, was ist, wenn Carlos Condit, davon gehe ich aus, Tyron Woodley besiegt? Ist das dann, bringt ihm das überhaupt was? Also Carlos Condit hat gefühlt, alles zu verlieren und nichts zu gewinnen. Ja. Interessante Kampfansetzung. Wobei ich nicht glaube, dass Condit ein Typ ist, der so rangeht. Ich glaube wirklich, dem ist es egal, wen man ihm vorsetzt, weil er hat eh keine Competition aktuell. Dadurch, dass er gegen Hendricks verloren hat, sollte der den Titel jetzt gewinnen, dann kommt er wieder ins Spiel. Aber ja, er hat ja jetzt, gegen wen soll er sonst antreten da oben? Da gibt es ja sonst niemanden. Was hatten wir noch gesagt? Wer stand da noch für uns mit zur Auswahl für Condit? Weißt du das noch? Kommt da noch eine Antwort? Nee. Ich gucke auch gerade nochmal nach. Condit Lawler ist auf 3, McDonald auf 4. Gut, das haben wir mal gesagt, dass natürlich Rory McDonald interessant wäre. Jack Ellenberger stand mal zur Debatte. Rory McDonald muss sich aber erstmal wieder regroupen. Ja, aber es wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Ihn komplett kaputt zu machen, oder was? Ja, weiß ich gar nicht. Also, ich hätte es halt einfach gern gesehen, diesen Kampf. Jetzt kann es natürlich sein, also wenn Rory McDonald gegen Damian Maia verliert, dann ist er halt erstmal weg vom Fenster. So, dann dauert es relativ lang, bis wir diesen Kampf sehen werden. Ja. Gut, das war's mal so. An Neuigkeiten ging er ruckizucki. Dann können wir jetzt zu UFC 168 kommen. Yes. Geplant war, dass ich hier völlig durchdrehe und das Ding durch die Decke hype, aber mir fehlt ehrlich gesagt die Kraft. Ja. Aber dennoch, großartig, freue mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Also, ich glaube, zu Chris Weidman gegen Anderson Silva 2 muss man nicht viel sagen. Doch, man kann sagen, dass das Bromborium drumherum, Hype-Videos und auch das ein oder andere Pressepanel schwach waren. Schwach waren. Da gebe ich dir recht, aber man hat das Gefühl, als ob man das überhaupt nicht bräuchte. Bei den beiden. Vielleicht dachte sich die UFC das auch, ja? Alles drumherum ist halt schon so groß, dass du gar nicht mehr viel hypen musst. Ich meine, wenn du dir diesen Kampf anguckst, wie Anderson Silva gegen Chris Weidman verliert, dann ist genau das, was du sehen willst, was passiert. Was passiert, wenn Anderson Silva am Samstag durch diesen Gang latscht, in den Oktagon steigt und dann Chris Weidman gegenübersteht? Was passiert dann? Ja. Das ist allein schon so viel, dass der größte MMA-Fighter aller Zeiten durch seine Rumkasperei im Endeffekt da so einen Kampf verloren hat und jetzt das Rematch bekommt. Und alle haben immer noch so das Gefühl, Whiteman hatte nur Glück. Die Frage ist doch aber, wie wird Anderson Silva auftreten? Also jetzt natürlich von den ganzen Bespaßungen vor dem Fight, ne, wenn Herb Dean oder so sagt, schüttelt die Hände, lasst uns schütteln die Hände. Und Anderson Silva es wahrscheinlich nicht machen wird. Wie wird Anderson Silva auftreten? Ich kann mir, mein gesunder Menschenverstand sagt, der wird komplett fokussiert sein. Das kann nicht sein, dass Chris Weidman ihn da ausgenockt hat. Der wird nicht mehr rumkaspern. Aber ich habe eine Handvoll Fights von Anderson Silva gesehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, er macht es wieder und gewinnt aber. Ja, ich bin gespannt. Also ein bisschen. Also du weißt, welchen Gehirnclinch ich da habe. Ja, ja, klar. Aber ich bin generell gespannt, ob wir noch eine Steigerung sehen werden von Anderson Silva. Weil bis zuletzt haben seine Leistungen ja gut gereicht, um die Division im Griff zu halten. Ja. Abgesehen jetzt mal von dem Kampf, von dem ersten Kampf gegen Jay Sonnen, aber auch da hat es dann schlussendlich gereicht. Und jetzt muss er sich so ein Ticken neu erfinden. Also, ich kann das kaum in Worte fassen, wie gespannt ich darauf bin, was passieren wird, wenn die beiden sich gegenüberstehen. Und vor allen Dingen bin ich gespannt darauf, ob Chris Weidman wirklich Champion-Potenzial hat. Ja, aber er Champion-Material ist. Ja, ich meine, der Typ ist gar keine Frage. Das ist ein Top-Fighter. Und vielleicht ist er zumindest. Also in der Middleweight Division sehe ich jetzt wirklich keinen über Whiteman, wenn ich Silva jetzt mal wegstreiche, aber dann sehe ich da niemanden. Auch keinen Vitor Belfort oder so. Aber Anderson Silva, wenn du auf dieses Level hoch möchtest, das ist nochmal eine Stufe, die ganz schwer zu erklimmen ist. Und ich bin gespannt, ob Whiteman das erneut schafft. Glaubst du, Silva wird keine Kasper reinmachen? Er wird entschlossen in die Geschichte reingehen? Wäre aber auch eine Anerkennung für Chris Whiteman. Ja, aber ich finde das, mir ist es eigentlich egal, was glaube ich. Ihr könnt mir schon vorstellen, dass er da immer mal, ich meine, das ist halt sein Kampfstil, so dieses die Hände unten haben und das Kinn so nach vorne strecken und sein Head Movement und so dann wieder dazu präsentieren. So kämpft Anderson Silva einfach. So viel auf der, stell dir mal vor, er macht wieder die Geschichten und er wird wieder ausgenockt, vorbei. Der Typ ist begraben. Nee, das wird nie passieren. Er ist trotzdem weiterhin der größte MMA-Fighter, den es je gab. Nee, aber dann ist seine Karriere in der UFC, sag ich mal, ganz schön. Nein, ich glaube wirklich, du. Wenn er nochmal ausgenockt wird. Ja, aber du willst solche Typen noch sehen. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt wird er. Doch, jetzt stell dir mal vor, der wird ausgenockt. Ja. Und dann gibt's in 4 Monaten einen Kampf Anderson Silva gegen, wen gibt's da im Middleweight? Mal gucken kurz, Anderson Silva gegen Jacare. Wird es nicht geben, weil die beiden ja so ein bisschen Teammates sind. Okay, Anderson Silva gegen, was weiß ich, Michael Bisping oder Machida, der jetzt dann auch. Machida wäre cool. So, jetzt stell dir mal sowas vor. Du guckst das definitiv. Der ist nie begraben. Das geht nicht. Die Typen sind. Ich guck den definitiv. Und du hattest ja mal gesagt, dass Dana White irgendwie gesagt hätte. Too big to fail sind die Typen. Das wird nicht passieren. Der wird immer. Egal was, also jetzt natürlich nicht, wenn er 25 Kämpfe in Folge verliert oder so ein Scheiß, aber wenn er gegen Whiteman ausgenockt wird, auch durch Kasper Rein, ist egal, ist der nicht automatisch weg vom Fenster. Ja. Das glaube ich nicht. Aber ja, um es mal jetzt hier auf den Punkt zu bringen, hier sich zu entscheiden, fällt mir extrem schwer. Ich sage instinktiv sofort Anderson Silva. Ja. So. Aber die Leistung von Whiteman, auch in der ersten Runde, die darf man hier wirklich nicht außer Acht lassen. Er hatte Silva in der ersten Runde fast submitted. Das darf man nicht vergessen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ihm diesmal gelingt, dass Whiteman Silva diesmal submitted. Und was man auch immer wieder im Hinterkopf behalten muss, was ich ja auch schon häufiger mal gesagt habe hier, wenn du in deinem letzten Kampf ausgenockt wurdest, hinterlässt du Spuren. Ja. Du kämpfst anders. Du bist dir selber nicht mehr so sicher. Weil du weißt, der hat mich halt einfach schon mal ausgenockt. Ja. Und deswegen gehe ich hier wirklich ein hohes Risiko und sage aber, Whiteman gewinnt gegen Anderson Silva. Das sagst du? Ja. Mhm. Ich sage absolut no chance. Ja. Ich gehe davon aus, dass Anderson Silva komplett volle Power geht und in Maßen sein Showmanship irgendwie mit ins Oktagon bringt. Der wird einfach sich das Gold zurückreißen wollen. Ja, es ist, wenn, ja, naja, ich bin gespannt. Also, mir hat die erste Runde sehr imponiert von Chris Weidman gegen Anderson Silva. Und ich freue mich wirklich, wenn dieser Kampf am Samstag über 5 Runden geht. Wenn es wirklich eine Competition ist, also jetzt nicht irgendwie, dass Silva da rumkaspert 5 Runden. Aber das würde mich. Also das hat mich ein bisschen geärgert beim letzten Kampf, dass wir nur 1,5 Runden gesehen haben, weil ich hätte mir gerne noch angeguckt, ob Whiteman das oder seine Leistung, ob er die so durchziehen kann über 5 Runden. Ja. Das hätte ich gern gesehen. Aber mein Tipp ist Whiteman einfach so aus dem Bauch heraus. Aber ja, also ich wäre jetzt auch nicht erschrocken, wenn Silva das Ding holt. So, dann kommen wir zum Co-Main-Event, der eigentlich selber schon ein Main-Event ist. Ronda Rousey gegen Miesha Tate. Auch hier dürfte jedem mittlerweile bekannt sein, dass die beiden sich nicht mögen. Wer es noch nicht gemerkt hat, der kann sich mal so ein Best-of von Ultimate Fighter angucken. Mhm. In der letzten Staffel. Da wird das in wirklich wenigen Sekunden sehr, sehr deutlich. Und hier, für mich steht hier die Frage im Raum, haben beide ihre Emotionen im Griff? Denn das ist ja Miesha Tate beim ersten Kampf so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Das muss man dazu sagen, wir sind ja der Podcast des kleinen UFC-Mannes. Die beiden hatten schon mal miteinander, und zwar bei Strikeforce. Da hat damals Miesha Tate den Titel gegen Ronda Rousey verloren. Sie war damals Strikeforce Bantamweight Champion und hat, wie gesagt, den Titel gegen Rousey verloren. Und auch da gab es schon so ein bisschen dieses Hin- und Her-Gebäsche, weil ja Ronda hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur 4 Kämpfe oder sogar nur 3 und bekommt den Titelkampf, und das hat Miesha überhaupt nicht verstehen Hast können. Du Rousey Tate 1 gesehen? Ja, ja. Der Armbar war nasty. Ja, die hat ja beim ersten Armbar noch nicht mal ausgetappt. Es gab ja nicht nur einen, es gab ja 2. Also ich meine den, wo der Arm gebrochen wurde. Absolut, aber wie gesagt, damals hat er Miesha, oder jetzt hat sie es auch nochmal gesagt, sie ist in diesen Kampf zu emotional reingegangen. Das ja, kann ich mir aber vorstellen, dass es hier nicht anders sein wird. Das wollte ich gerade nochmal praktisch einleitend erklären, warum sie so emotional war. Wie gesagt, es war halt einfach, dass Ronda Rousey eine relativ große Klappe hatte und irgendwie so ein Hype ausgelöst hat mit relativ wenig Kämpfen, aber eben durch diese Armbar in der ersten Runde Geschichte. Und Miesha Tate hat sich da so ein bisschen, nicht gerade respektvoll behandelt gefühlt, glaube ich, von Ronda Rousey, und ist dann in diesen Kampf gegangen und war sehr emotional. Und das sei der Grund gewesen, warum sie den Kampf verloren hätte. Kann man jetzt natürlich sagen, das ist Bullshit, aber ich glaube schon, wenn du zu emotional bist, dann lässt du dich schneller mal hinreißen zu einem Schlagabtausch. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es zum Schlagabtausch kommt, könnte ich mir vorstellen, dass Miesha Tate hier Vorteile hat. Ja, also rein striking-mäßig würde ich Miesha Tate über Ronda Rousey stellen. Allerdings gab es da auch schon Kämpferinnen, die ich wiederum über Miesha Tate stellen würde. Und auch die wurden von Ronda Rousey relativ beeindruckend besiegt. Miesha Tate ist ja well-rounded, ne? Also die kann ja, ich habe ja so relativ, glaube ich, alles gesehen, was es im Vorfeld gab zu diesem Event, was leider nicht viel war. Es gab ja keine Primetime-Ausgabe. Was man über Miesha Tate gesagt hat, sie kann, wenn es sein muss, alles. Ja, aber alles nicht gerade perfekt, finde ich. Da ist noch viel Luft nach oben. Allerdings ist bei Ronda auch nicht viel anders. Also, naja, wenn es auf den Boden geht, dann ist Schicht. Dann ist sie die wahrscheinlich beste. Oder was heißt wahrscheinlich, dann ist sie die Beste der Welt. Ja. Aber und das Ding ist ja auch, durch ihr Monster-Judo bringt sie auch jeden auf den Boden. Also dieser bis jetzt kann man Link dagegen nicht argumentieren. Das ist so. Aber wenn es wird jemanden geben müssen, der sie eben in so einen Striking-Fight verwickelt. Das ist, glaube ich, die Chance, die du hast, um Ronda Rousey zu besiegen. Du musst so lange wie möglich mit ihr boxen. Ja. Weiß ich nicht, ob das ausreicht. Ich bin gespannt, aber wie du schon richtig erkannt hast, auf dem Boden wirst du relativ wenig Chancen haben gegen Der Gameplan Rousey. Von Miesha Tate wird sein, bleib auf die Füße, ne? Also lass da ein Striking-Fest abfeiern, aber natürlich, das ist leicht gesagt, wenn Ronda einmal dich am Zippel hat, dann geht das schnell. Ich meine, Miesha Tate kann sich auch schon auf der Matte zur Wehr setzen. Also die ist jetzt nicht so, dass die nur Striking irgendwie kann. Nee, die hat auch ihre Wrestling-Skills und kann auch Leute submitten und hat selber schon via Armbar Leute besiegt, aber Ronda Rousey ist eine andere Klasse. Die ist aus meiner Sicht nicht ohne Grund Pound for Pound. Die ist für mich nicht Pound for Pound Top 10, aber definitiv Top 20. Und das nicht ohne Grund. Und das heißt schon was, finde ich. Für eine Kämpferin, die fast alles nur auf ihre Judo-Skills ankommen lässt. Also ist ja, die ist ja eben nicht well-rounded. Die ist ja eben nicht die perfekte MMA-Fighterin. Ist ja eben nicht. Die ist nur unheimlich gut, was Judo angeht. Und Wrestling-Skills hat sie halt ziemlich so. Aber Striking würde ich die eher als Mittelmaß in der Bantamweight Division. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Naja gut, das kann man, aber das ist nun mal so. Ja. Well-rounded guys, Anderson Silvers, glaube ich, der kann auch im Prinzip alles, ne? Right. Dann kannst du natürlich auch sagen, dass Frank Mir in seiner Hochzeit, das ist ja auch kein, das ist ja auch eher ein Submitter. Ja, aber kann trotzdem nicht ausnocken, ja. Ne, kann nicht ausnocken, aber er hat ja auch damit durchaus Erfolg gehabt. Ja, absolut. Also natürlich, ja. Also absolut. Der Gameplan oder die Kampfart von Ronda Rousey steht, aber um dagegen, das ist wie mit Arjen Robben. Der wird in die Mitte ziehen und abschließen mit links. Das wissen wir alle. Aber bist du in der Lage, das zu verhindern? Weißt du, was ich meine? Nein, überhaupt nicht. So, ne? Du stehst mit dem, du läufst rückwärts aufs Tor, Arjen Robben kommt auf dich zugeballert und du weißt, was du meinst. Irgendwann wird er in die Mitte ziehen und abschließen. Aber kannst du es verhindern? Ja. Kannst du das Judo und Ground Game von Ronda Rousey verhindern? Du weißt, dass es kommen wird, aber kannst du es verhindern? Ricky, das stelle ich hier mal in den Raum. Ja, und du wirst am Samstag eine Antwort bekommen. Das ist wahr. Ich gehe davon aus, dass Ronda Rousey das Ding gewinnt. Wenn Ronda Rousey das Ding verliert, ist das für mich irgendwie gefühlt der größte Absturz des Jahres. Ich weiß nicht warum, aber... Hä? Weißt du, warum? Hast du Jimmy Kimmel gesehen? Schöner Auftritt. Ja, habe ich gesehen. Aber gefühlt ist das für mich wirklich eine unheimliche Hypewelle, die Ronda Rousey hier auslöst und vor sich her schiebt. Und wenn die jetzt gegen Misha Tate verliert und sie hatte nur diesen einen Kampf gegen Liz Carmouche, wo sie gewonnen hat, klar, der erneute Kampf dann gegen Misha Tate wird auch wieder groß werden. Aber das würde ich für mich persönlich nicht verkraften. Für mich darf Ronda Rousey nicht verlieren am Samstag. Mhm. Also deswegen, ja. Für mich persönlich wäre es der größte Abschuss des Jahres. Ähnlich so ein bisschen zu vergleichen wie mit der 434-Streak von CM Punk. Man möchte irgendwie nicht, dass der verliert, so, weil danach kann es nur schlechter werden. Nee, für mich ist es eher so wie mit GSP, als ich davon ausgegangen bin, dass der bei 167 verliert. Ja. Und das fühlte sich auch total komisch an. Und ich dachte, das gibt's ja überhaupt nicht. Und er hat ja nicht verloren, aber ist ja egal. Ja. Gefühlt hat er verloren und man dachte ja auch, er verliert. Und wenn jetzt Ronda Rousey verliert, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und gleichzeitig würde ich mich auch nicht wundern, wenn Ronda sowieso nicht mehr allzu lange dabei bleibt bei MMA oder bei der UFC. Ja, ich meine, du siehst ja das Interesse, was offensichtlich vorhanden ist an Ronda Rousey. Und meinst du Expendables oder was? Nicht nur da, sie hat ja schon ein gewisses... Sie also erzeugt ja offensichtlich schon so ein bisschen Interesse in der ganzen Hollywood-Welt. Also ich glaube, dass Ronda Rousey auf kurz oder lang, wie heißt das? Ja. Könnte ich mir vorstellen, in Hollywood Fuß fassen. Ja. Und ob das dann noch mit der UFC so zu vereinbaren ist, da bin ich mal gespannt. Mhm. Okay, okay. Mhm. Rede jetzt nicht von 2014, dass sie sich da schon verabschiedet. Jetzt fast noch mehr Bock auf eine Schauspielerin Ronda Rousey als auf eine Mixed Martial Artist, muss ich sagen. Da muss man erstmal abwarten, wie das jetzt diese Angst, dass diese Legacy stirbt, die schwebt halt immer mit Legacy in Anführungsstrichen, aber ich möchte nicht, dass sie verliert. Würde eine Welt für mich zusammenbringen. Ich will jetzt auch, dass Ronda Rousey gegen Misha Tate das Ding gewinnt, dann möchte ich noch gegen Cat Zingano gerne Ronda Rousey sehen. Ich hätte auch Bock auf Ronda Rousey gegen hier die Venezuelan Vixen, wie hieß die nochmal, die Tough gewonnen hat. Die mit Juliana Pina. Genau. Geil, oder? Da bin ich jetzt selbst von mir überrascht. Ja, aber ja, du hast ja auch nicht so viel getrunken wie ich. Chapeau! Du hast ja nicht so viel getrunken wie ich, du dummes Schwein. Ja, das stimmt. Also ich tippe hier auf Rousey, Punkt. Absolut. Und alles andere wäre ein Skandal. So, jetzt kommen wir zum Heavyweight-Kampf Josh Barnett gegen Travis Brown. Und interessanterweise, also man kann ja davon sprechen, dass das so eine Art nicht Number-One-Contender-Kampf ist, aber dadurch, dass halt Cain Velasquez jetzt so lange ausfällt, gibt es diesen Verdum-Fight nicht. Aber man kann schon sagen, dass Barnett gegen Brown zumindest mal den Gewinner auf Verdum-Ebene bringt. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn sie dann den Sieger aus Brown gegen Verdum machen. Verdum machen. Ja. Und hätte es diesen Kampf Verdum gegen Velasquez gegeben in Mexiko jetzt 2014, Mitte beziehungsweise Frühjahr 2014, dann bin ich mir sicher, hätte der Sieger aus diesem Kampf den Sieger aus Verdum gegen Cain Velasquez vor die Fäuste bekommen. Aber, ja, schön, ja. Aber, gefühlt habe ich überhaupt keinen Bock auf diesen Kampf. Der interessiert mich überhaupt nicht. Ich mag Travis Brown überhaupt nicht. Und Josh Barnett, den musstest du mir mal irgendwie schmackhaft reden. Gegen wen war das? War das nicht gegen Frank Mir? Kann sein. Ja, gegen Frank Mir hat er doch gewonnen, ne? Wo Frank Mir einen Sekundenschlaf hatte. Da war nichts passiert, ich bin eingenickt. Aber der hat auch... das hast du ja gar nicht gesehen, die Strikeforce-Seiten von ihm. Nee, stimmt ja. Ja, gegen Frank Mir hat er gewonnen. Ja, und Josh Barnett war das Overeem-Ding, ne? Genau. Josh Barnett? Andersrum. Travis Brown war das Overeem-Ding. Und Barnett war das Mir-Ding. Und ich habe keinen Bock. Ich weiß auch nicht, also es fühlt sich auch nicht an wie ein großer Heavyweight-Kampf. Klar, Barnett ist eine Legende und so, jüngster UFC-Champion, Heavyweight-Champion und so weiter und so fort, aber es fühlt sich für mich irgendwie, da merkt man wieder, wie dünn besetzt die Heavyweight Division ist. Genau, die Heavyweight Division ist, ganz genau. Das merkt man da wieder extrem, finde ich. Weil, das ist der Number 6 versus 5 ranked und dann kommt sowas bei raus. Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass einer der beiden Cain Velasquez gefährlich werden könnte. Das wirkt wie eine andere Ebene. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man sagt, hier, Barnett versus Brown, der Gewinner trifft auf Junior. So. Dann vergleiche doch mal einfach nur spaßeshalber das Lightweight. Da wäre 5 gegen 6 Nate Diaz versus Dos Anjos. Ja. Das ist schon eine andere Hausnummer als die Geschichte, allein von den Namen her. Also deswegen, mein Interesse ist hier nicht so groß an diesem Kampf. Man kann mittlerweile fast gar nicht mehr gegen Travis Brown tippen, habe ich so das Gefühl. Im ersten Moment würde ich sagen, Brown verliert gegen Barnett. Hm. Aber ich hätte halt auch gedacht, dass Travis Brown keine Chance gegen Alistair Overeem hat. Mhm. Sah ja auch zu Beginn so aus. Ich hätte gedacht, dass Travis Brown keine Chance gegen Gabriel Gonzaga hat. Auch das sah dann anders aus. Ich glaube, man muss beginnen, diesem Typen langsam mal ein bisschen Respekt zu zollen. Und ob ich den mag oder nicht, ich sag, Travis Brown gewinnt. Ja, Flipcoin-Decision bei mir, mir scheißegal. So, finde ich aber schön. Dann trifft Jim Miller auf Fabricio Camus. Ist auch so ein Kampf. Merkt man. Also Jim Miller hat mich zuletzt nicht mehr begeistern können. Eigentlich seit der Niederlage gegen Nate Diaz hat bei mir Jim Miller völlig an Excitement verloren und verstehe auch nicht, warum der auf der Maincard ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, also das geht mir nicht so richtig klar im Kopf. Und dieser Fabricio Camus hat mich jetzt auch nicht in den letzten Kämpfen begeistert. Also ich verstehe diese Ansetzung auf der Maincard nicht bei diesem Kampf. Bei dem, ich mache mir ja bei so Geschichten, wo ich überhaupt nichts weiß, da klicke ich mir die UFC-Stats von denen an. Und da, ich weiß auch gar nicht, wo die herkommen. Also wo die herkommen aus dem Sinne von, was die jemals geleistet haben. Er kommt aus einem Win. Ja, Draw, Miller Loss. Kann ich dir sagen. Der andere, um den geht's mir. Da siehst du ja am Kampfrekord, dann weißt du, wo der herkommt. Ja, aus dem Wurstland. Jim Miller war zu der Zeit, als er dann auf Nate Diaz getroffen ist, war schon ein Prospect, sagt man doch da, oder? Ja. Also kann man... Einkaufsprospect. Oder sagt man das doch so, oder? Ja. Also ja, man hat da schon so gedacht, okay, wer das Ding hier gewinnt, Diaz oder Miller, der tritt sozusagen auf die nächste Ebene. Und du hast ja gesehen, Nate Diaz hat dann den Titelkampf bekommen gegen Benson Henderson. Also Jim Miller war schon relativ weit oben, sage ich jetzt mal so. Und ja, aber er hat völlig verloren dann also bei mir an Credibility und ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Kampf. Aber gut, ich werde mir natürlich angucken. Weil Jim Miller schon auch interessante Kämpfe hat. Das kann man ihm nicht abreden. Dustin Poirier gegen Diego Brandão, das interessiert mich wahnsinnig. Ja, also Dustin Poirier kam ja aus diesem großartigen Kampf gegen Eric Koch vor nicht allzu langer Zeit. Was war denn das eigentlich für ein Event? War das nicht diese UFC und Fox? Nee, das war UFC 164, genau. Daher kam der und Diego Brandão ist halt auch so ein Typ, da fliegt halt Action Jackson. Mhm. Das ist die Aldo Mendes Division. Ja, und auch der konnte sich jetzt mit 3 Siegen auszeichnen. Und das ist ein Kampf, auf den habe ich riesige Lust. Mhm. Das ist eine Nummer, Chris. Auf sowas stehe ich. Okay, wird ein Excitement, meinst du? Ja, auf sowas stehe ich. Hat gegen Dennis Bermudez, also Diego Brandão, hat gegen Dennis Bermudez Ultimate Fighter Finale hat er gewonnen. Okay. Auf den Kampf freue ich mich. Schön, kann ich nicht zu viel zu sagen. Dustin Poirier habe ich, glaube ich, großartig auch noch nie gesehen. Wird ein guter Kampf. Und dann gibt es noch ein paar interessante Kämpfe bei den Prelims, unter anderem natürlich Chris Lieben gegen Uriah Hall. Vielleicht die letzte Chance für Uriah Hall. Chris Lieben ist auch noch so ein übrig gebliebener von der ersten Ultimate Fighter Geschichte, die es jemals gab, aber auch Uriah Hall, auch eher ein trauriges Schicksal. Dieser Chris Lieben hat sein Leben nie so richtig auf die Reihe bekommen, hat definitiv Skills, ein guter und ein sehr guter MMA- und UFC-Fighter zu sein, aber ja, ich glaube, sein komplettes Leben hat ihm da immer wieder so einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber er kommt halt immer wieder und ich glaube, Dana mag ihn auch und deswegen speisen sie den nicht raus. Da geht es, glaube ich, auch um mehr als um alles, oder? Da würde ich definitiv sagen, wenn Uriah Hall diesen Kampf verliert, ist Feierabend. Also ich meine, einfacher geht's nicht mehr. Du hast hier Chris Lieben, ein Typ, der überhaupt wirklich nur noch dafür da ist, abgeschlachtet zu werden, sage ich jetzt mal. Ja. Also, wenn er diesen Kampf nicht gewinnt, ist Schicht im Schacht. Ja. Chris Lieben, er hat gegen Wanderlei Silva, sehe ich gerade, bei UFC 232 das letzte Mal gewonnen. Und ansonsten hat Chris Lieben von 5 seinen letzten Kämpfen 4 verloren. Ich weiß, also komm. Der Typ ist auch vom Alter her jetzt, sag ich mal, nicht gerade. Ja, der ist 33, seit Ewigkeiten dabei. Wie viele Kämpfe hat er insgesamt? 40? Ja, gut, 32. Wenn Uriah Hall das Ding nicht gewinnt, ist Feierabend. Aber es ist natürlich interessant. Ist natürlich auch gleichzeitig ein Riesendruck, der auf ihn lasten wird. Absolut, aber da muss man dann schlussendlich auch mal mit umgehen können. Irgendwann mal. Ja, absolut, sonst hast du da nichts zu suchen. Das muss man so sehen. Ich muss tierisch kacken. Gleison Tibau trifft auf Michael Johnson. Michael Johnson war der Typ, der Joe Lauzon besiegt hat in Boston. Ja. Und sich damit so ein bisschen wieder auf die Erfolgsspur. Prelim-Fight war das auch, ne? Habe ich, glaube ich, gesehen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob es Prelims war oder Maincard. Gefühlt würde ich jetzt eher sagen Maincard, wegen Joe Lauzon in Boston. Den habe ich schon gesehen, ja. Und der war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, Michael Johnson, und hat sich dann halt mit dieser Performance gegen Lauzon wieder so zurückgekämpft. Ja. Und ja, bin mal gespannt. Und ja, Gleison Tibau ist natürlich immer wieder ein Schmankerl im Octagon. Zuletzt, ich sehe es gerade, gegen Jamie Warner gewonnen. Das ist schwierig, da jemanden zu picken. Also wenn Michael Johnson ähnlich abgehen kann wie gegen Joe Lauzon, würde ich sagen Michael Johnson. Aber Tibau ist es auch schwierig, gegen den zu tippen. Ich verlasse mich auf mein Gefühl. Und ich denke hier, Michael Johnson setzt sich durch. Ohne, dass ich das jetzt hier irgendwie untermauern kann. Jetzt wird's interessant. Dennis Siever trifft auf Manny Gamburian. Dennis Siever, ja, dürfte jeder Deutsche kennen. Absolut. Jeder Deutsche sollte ihn kennen. Jeder Deutsche sollte ihn kennen. Und seine Roundhouse-Kicks. Genau. Manny Gamburian ist ein Typ aus dem Rousey-Camp, kann man sagen. Trainiert auch Ronda Rousey. War auch bei Ultimate Fighter mit dabei. Und ja, hat gegen Cole Miller gewonnen zuletzt. Ansonsten, ich sehe gerade, der hat gegen Diego Nunes verloren, gegen Tyson Griffin verloren. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass Dennis Siever hier gute Karten hat. Schön, das freut mich. Wenn es mit dem Roundhouse-Kick wäre, wäre natürlich noch schöner. Er kommt ja aus der Niederlage gegen Cub Swanson, die aber großartig war. Also nicht die Niederlage, sondern der Kampf von ihm. Also er hat ja alles reingeworfen. Es war sehr beeindruckende Performance, fand ich, von Dennis Siever. Ja. Er war zu schwach, um Cub Swanson zu besiegen, aber er hat halt auch nicht aufgegeben und hat ihn immer nach vorne. Fight of the Night war das ja auch. Das war schon toll von Dennis. Da freue ich mich sehr drauf. Manny Gamburian ist mit Sicherheit nicht gerade der einfachste, gegen den du antreten kannst, aber das sollte drin sein für Dennis Siever. Number 7 ranked immer noch. Ja, absolut. Er hat jetzt, glaube ich, auch Verletzungsprobleme gehabt zuletzt. Aber man darf natürlich hier nicht außer Acht lassen, im Featherweight ist da auch noch Luft nach oben, finde ich, für Dennis Siever. Der kann, wenn es geil läuft und er gewinnt das, könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwann mal so einen Frankie Edgar bekommt. Jetzt nicht in naher Zukunft, weil Frankie halt durch diesen BJ Penn Ultimate Fighter Quatsch erstmal eingebunden ist. Aber ich halte das nicht für dass man, also ich würde es nicht ausschließen. Ja. Nee. Ja, schön. Guter, interessanter Kampf. Dennis Siever gewinnt. Toll, da freue ich mich. John Howard trifft auf Siar Badur Sada. Ja, so heißt er. John Howard müsste der gewesen sein, gegen den Uriah Hall zuletzt verloren hat. Mhm. Genau, so ist es. Davor lange Zeit nicht in der UFC gewesen und er ist da kurzfristig eingesprungen, weil der eigentliche Gegner für Uriah Hall bei diesem letzten Event ausgefallen ist. Und die UFC bedankt sich im Endeffekt jetzt mit diesem Kampf gegen diesen Typen da. Ja, kann ich nichts zu sagen, großartig. Ich fand, John Howard hat mir gut gefallen. Nee, er hat mir auch nicht so gut gefallen gegen Uriah Hall. Er war der noch bessere von den beiden Schlechten, so muss man sagen. Und ja, bin gespannt. Das ist ein Kampf, den ich mir auf jeden Fall gerne angucken werde, weil ich einfach mich dafür interessiere, wie John Howard sich hier schlagen wird. Also noch ein Sieg wäre ja schön, dann könnte er sich vielleicht auch in der UFC wieder etablieren. Ja, aus dem Grund. Zu dem anderen Typen kann ich nichts sagen. Hm? Ja. William Macario oder Massario. Was? Hört Macario. Oh, ist er ein Brasilianer? Das ist, glaube ich, sowas in der Art, ja. Dann kann man es aussprechen, wie man möchte. Okay, trifft auf Bobby Volker. Ja. Und ich mag ja Bobby Volker sehr, aber irgendwie gewinnt der immer nicht. Die letzten zwei Kämpfe hat er verloren gegen Cote und gegen Robbie Lawler. Aber ich mag Bobby Volker, das mag ich wirklich. Und ich wünsche mir, dass der gegen diesen anderen Hampelmann da gewinnt. Ich guck mal gerade, was der so vorzuweisen hat. Der hat bislang nur Ultimate Fighter Erfahrung offensichtlich. Am 8. Juni 2013 hat er einen Kampf gehabt beim Ultimate Fighter Finale gegen Leandro Santos. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Mhm. Ja, da hält sich meine Euphorie in Grenzen, aber für Bobby Volker, da kann man auch davon ausgehen, das geht ganz schön zur Sache hier. Okay. Ja, Volker ist schon jemand, der marschiert. Also gehe ich davon aus, dass das aus dem Grund schon interessant sein wird, anzugucken. Und Robbie Peralta gegen Estefan Payan, ist das eigentlich ein Ungar? Müsste eigentlich sein. Estefan ist ein ungarischer Name. Ja, kommt auch aus Phoenix, Arizona, ja. hat sein Strikeforce-Debüt im Mai gefeiert, der gute Estefan, hat da aber verloren. Und Robbie Peralta, oh, jetzt habe ich falsch schon angeklickt. Und Robbie Peralta, den haben wir doch auch schon mal hier besprochen in der, kann mich jetzt aber nicht. Optisch kommt er mir bekannt vor. Ja, aber wenn ich gerade gucke, der hat den letzten Kampf im April gehabt, da haben wir noch nicht gesendet, also kann man. Aber da haben wir trotzdem gesehen haben. Ja, ja, klar, gesehen schon, aber ich dachte, wir hätten über den schon mal ein paar Worte verloren. Kann ich auch nichts sagen zu diesem Kampf. Ja, okay. Aber insgesamt ist es natürlich eine sehr interessante Card mit diesen zwei Main Events. Wollte ich gerade sagen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der ganze Klumpatsch kann weg, wir wollen die Main Events sehen und Dennis Siever. Ja, also wenn ich es jetzt mal picken müsste, klar, die beiden Main Events will ich unbedingt sehen. Poirier gegen Brandao sollte man sich angucken. Lieben gegen Hall wird interessant. Thibaut gegen Johnson. Siever gegen Gamburian, ganz klar. Und William Macario gegen Bobby Volker. Das sind die Kämpfe, auf die freue ich mich sehr. Mhm. Ich kann es natürlich nicht angucken, habe ich ja schon mal gesagt. Ich muss das Ganze mir leider dann ein paar Tage später zu Gemüte führen, weil ich in einem Entwicklungsland mich aufhalten werde. Ja. Ich wollte jetzt gerade noch mal gucken, wie viel das Event, wenn ich es online kaufen müsste, was ist da? Nee, kann man nicht sehen. So auf die Schnelle. Gut, Chris, ich muss jetzt dringend mich übergeben. Ja, da freue ich mich. Wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest. Ja, tschüss.